hier ist Rambo Nummer 1. Hier macht auf Pablo Nummer 2, doch tanz Mambo Number 5. Mann, ich baller dir so ein Teil, darauf freut sich jeder Zahnarzt. Bist du auf Brettern, nix wie ein Teppich und dein XXL-Sweater wird zum kuscheligen Schlafsack. Und deine schmuddeligen Hooks klingen wie Husten oder Asthma. Dann brech ich mir ein Beinchen aus der Skinny Jeans zu Loch und pule Reste von einem Kilo Steak aus Zahnlücken raus. Warum krieg ich so Lust, dir auf die Hühnerbrust zu schlagen? Bist du nach deiner Gang, schreist von Mund zu Mund Beatmung. Hier wächst dir Brustbehaarung wie eine Bärenrücken. Wolle kommt wie Mowgli, nett aus dem Dschungel, kläre deine Rolle. Häng mit Wölfen und Gorillas ab, die eimerweise saufen, nicht mit eingeölten Schwulibärs, die Eiweiß verkaufen. Jeder Song von dir ist Freiheitsberaubung. Genug gerappt, jetzt geh dir Eyeliner kaufen. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Hongbacken hoch, bis die Knastmuskeln platzen. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Sonntags im Puff neue Passfotos machen. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Zu viel Rapper, sag mir, wo ist dieses Fallungs gewachsen? Ellenbogen raus, massiv Gold am Arm. Verpiss dich mit Stahlchronographen. Baller mir Toastbrot aus Bauchtaschen. Keine Tupperdosen, keine Sojabohnen. Dafür Sozialstunden. Rapper blasen für Zwanni Verlags. Die tragen Gianni Versace, aber mit Quali vom Paki. Schulterpickel wegen Thais mischen. Koffein mit Weiß, schwule Pisser sagen nice mischen. Codein mit Sprite, Bude voller zugeschweißte Pakete vom Ticker. Zeitgleich klingelt der Heizungsableser von Insta. Baller deine Mama weg für eine Moschino-Tasche. Die kleine Hollywood-Schlampe kriegt Schwanz mit Omnibus-Maße. Zu viele von Drogendealer zum Mode-Diva hab. Fieber von Cannabis im Opel Tigerkäf. Im Maritim mit Bomben vom Aerocenter. Handtuch am Türschlitz, Socken auf CO-Melder. Ja, ja, Sibio und Contra K. Deutsche Rapper fingern sich, Minimum die Prostata. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Hongbacken hoch, bis die Knastmuskeln platzen. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Sonntags im Puff neue Passfotos machen. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Zu viel Rapper, sag mir, wo ist dieses Fallungs gewachsen? Ellbogen raus, massiv Gold am Arm. Verpiss dich mit Stahlchronographen.